Erster Dies ist ein Lied von David für den Musikmeister. Es ist mit Saiteninstrumenten zu spielen. Zweiter Höre mein Gebet, Gott. Verstecke dich nicht vor meinem Rufen. Dritter Höre auf mich und antworte mir. Ich bin traurig und klage. Ich seufze. Vierter Meine Feinde machen Lärm. Schlechte Menschen schreien. Sie bringen mir Unglück. Sie hassen mich sehr. Fünfter Mein Herz tut weh. Ich habe große Angst vor dem Tod. Sechster Ich habe Angst und zittere. Ein Schauer läuft über mich. Siebter Ich sagte, wenn ich Flügel hätte wie eine Taube, würde ich wegfliegen. Ich würde irgendwo bleiben. Achter Ich würde weit wegfliegen. Ich würde in der Wüste wohnen. Sela. Neunter Ich wollte schnell fliehen. Ich wollte vor dem Sturm und dem schlechten Wetter fliehen. Zehnter Herr, zerstöre sie. Mache, dass sie sich nicht verstehen. Ich sehe Gewalt und Streit in der Stadt. Elfter Tag und Nacht sind sie an den Mauern der Stadt. Unglück und Leid sind in der Stadt. Zwölfte Zerstörung ist in der Stadt. Unterdrückung und Betrug sind immer auf dem Markt. Dreizehnter Es ist kein Feind, der mich beleidigt. Das könnte ich ertragen. Es ist keiner, der mich hasst und sich über mich erhebt. Vor ihm würde ich mich verstecken. Vierzehnter Aber du bist es, ein Mensch wie ich. Du bist mein Freund und mein Vertrauter. Fünfzehnter Wir waren gute Freunde. Wir gingen zusammen ins Haus Gottes mit vielen Menschen. Sechzehnter Der Tod soll sie überraschen. Sie sollen lebendig in die Unterwelt gehen. Denn Böses ist in ihren Häusern und in ihren Herzen. Siebzehnter Ich werde zu Gott rufen. Der Herr wird mir helfen. Achtzehnten Abends, morgens und mittags werde ich klagen. Dann wird er meine Stimme hören. Neunzehnter Er wird mich retten und mir Frieden geben. Dann können sie mir nichts tun. Denn viele waren gegen mich. Zwanzigster Gott wird hören und ihnen antworten. Er sitzt auf seinem Thron seit langer Zeit. Diese Menschen ändern sich nicht. Sie fürchten Gott nicht. 21. Er griff seine Freunde an. Er brach sein Versprechen an Gott. 22. Seine Worte sind sanft wie Butter. Aber in seinem Herzen ist Krieg. Seine Worte sind weicher als Öl. Doch sie sind wie gezogene Schwerter. 23. Gib deine Sorgen dem Herrn. Er wird für dich sorgen. Er wird den guten Menschen nicht fallen lassen. 24. Aber du, Gott, wirst sie in ein tiefes Grab werfen. Menschen, die Blut wollen und lügen, werden nicht lange leben. Ich aber vertraue auf dich,